20 Uhr. Guten Abend. Radio Lesefest aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Bedeckt und wenig Auflockerungen bei feuchten 5 Grad. Nachts Schnee oder Regen bei 0 Grad. Auflebender Wind. Morgen und Dienstag stark bewölkt, neblig, trüb, Regen und Schnee. Frau Pfeiffer, Sie haben Ihre Küche beim Küchenhaus in Rülsheim gekauft. Warum gerade dort? Tja, die haben nicht nur eine wundervolle Küchenausstellung mit den besten Markenküchen, die fertigen auch alles andere, vom Fußboden bis zur Decke. Wie, Sie meinen, Ihr Innenausbau ist auch vom Küchenhaus? Ja, die erfahrenen Schreinermeister vom Küchenhaus in Rülsheim haben alles nach meinen Wünschen gestaltet. Donnerwetter. Dann zu MFB-Möbel in Rülsheim. Dem Küchenhaus für Leute mit Stil. Essen Sie gerne vom Grill? Ja! Wenn ja, dann versäumen Sie nicht die Angebote im Amadeus-Grillstüble in Altensteig. Zu super Niedrigpreisen grillen Sie Ihre Mahlzeiten am Tisch selbst. Dazu ein kühles Pils von der Hochdorfer Kronenbrauerei. Das rundet den Geschmack so richtig ab. Täglich von 10 bis 24 Uhr alles vom Grill im Amadeus-Grillstüble in Altensteig. Alles unter einem Dach. Möbel Neininger. Das Haus mit der Großauswahl im Küchen-, Wohn- und Schlafbereich. Weihnachtszeit mit dem großen Märchengarten, Geschenkboutique und Mitnahmemarkt. Das ist einmalig im Kreis Rottweil. Cafeteria mit Mittagessen. Neugierig? Dann kommen Sie doch zu Ihrem Möbelhaus Neininger nach Schramberg-Sulgen. Das starke Team. Bist du ein Auto, ein Flieger, ein Teddybär, ein Kuscheltier, tolle Spiele und mehr? Dann komm doch mit, ich zeige dir wo. Wir besuchen jetzt Pinocchio. Jetzt mal schön aufgepasst. Wo gibt's die tollsten Spielsachen für Jung und Alt, für Groß und Klein, für Buben und Mädels, für Papis und Mamis? Ist doch Logo. Natürlich beim größten Spielzeugparadies in der Ortenau. Pinocchio in Kehl-Sundheim, Gewerbegebiet Boschstraße 4. Wir besuchen jetzt Pinocchio. ProMedia in Offenburg, Mittelbadens größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 3 Minuten Radio Lesefest aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung. B311 Ulm-Ehingen, Höhe Oberdischingen. Nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hallo Nachtschwärmer! Halt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich Heute haben wir wieder Gewinnspiele. Jede Menge tolle Remixer und Mixer. Und ganz viel Spaß. Ich habe euch etwas mitgebracht. 3, 2, 1, fire! Uhr 9, hier ist die Sendung für den aufgeweckten Nachtschwärmer. Haha! It looks like we may have. Ja, Erika Berger, hallo. Guten Abend, Frau Berger. Mein Name ist Müller. Müller? Genau. Na schön, Herr Müller. Wo liegt Ihr Problem? Also, meine ostdeutsche Partnerin, die verhöhnt mich öffentlich als ganz miesen Angeber und Schlappschwanz. Aha, Ja, da müssen Sie aber zuvor ziemliche Erwartungen in ihr geweckt haben. Naja, es gab da halt noch einen Bewerber. Und da habe ich ihr eben einen riesig großen, ein stark anschwellendes, verstehen Sie, einen unglaublichen Aufschwung versprochen. Aber als es dann soweit gewesen ist... War nix, nicht wahr? Gott, ja, Herr Müller, das passiert schon mal, nicht? Das sollte es nicht so schwer nehmen. Am besten sagen Sie Ihrer Partnerin einfach, du, ich gebe zu, ich habe dich absichtlich ein bisschen beschwindelt, aber nur damit du nicht den anderen wählst. Wie, und das soll ich gestehen? Sie meinen, offen gestehen? Ja, und wenn sie es weitererzählt? Na, wenn schon. Im Grund kann sie doch nur eines sagen. Ja, was denn? Ja, er hat immerhin einmal richtig gestanden. Weihnachten, Weihnachten. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich an dich denke. Weihnachten, Nikolaus. Weihnachten, die Weihnachtspäckchen. Die Geschenke und den Baum. Nikolaus. Und jetzt ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Da kommt jetzt wieder Mix. Und zwar ganz speziell für euch Nachtschwimmer. Ich weiß nämlich genau, da fahrt ihr voll drauf ab. Nämlich Deutsche Welle. 5 in der Brin brauche ich wieder. Ladies and Gentlemen, die Welt hält den Atem an. Jetzt ist sie endlich da. Die Deutschlandband. Applaus! Applaus! Aha, aha, aha. Was ist denn los mit dir, Papa? Ist dein Radio nicht mehr da? Aha. Ich hab die Deutsche Welle hier. Die neue Welle ist nicht neu. Aha. Ich kenn sie schon ziemlich lang. Aha. Da, man sieht das Meer vor Wellen nicht. Da. La, la, la, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Und jetzt geht's los. Ich rote Rose, rote Rose, Rosemarie. Schlüssel aus der Grün. Wir spielen dann Frau und Mann. Ich bin jetzt gut.

gentlemen, this is the Grand Mix 86. Yes, just like in 83, 84. 07-229-30-77-30 und halt immer wieder probieren. Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind sie so gemein. Every word could repeat it from the first phrase. 2000. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Beer, wine, women, yeah. The world of the unknown. Jetzt habe ich mal meinen ersten Kandidaten in der Leitung. Das ist der Konrad aus Vollmaringen, erst 28, ist in der Nähe von Nagold. Hallo Konrad. Ja, hallo. Bist du noch da? Du bist ganz leise, geh mal ein bisschen näher ran. Ja, ich so, jetzt ist besser. Also, fünf Interpreten brauche ich, Konrad. Also, das erste war Ideal. Ideal, warte mal. Hubert K. Hubert K. Falco. Falco war auch da, ja. Mein Kommissar Joachim ja. Witt. Joachim Witt. Spliff. Spliff, das sind, und die Ärzte. Das sind schon über fünf. Jawohl! Der Konrad hat recht. Der Konrad kriegt eine CD. Dranbleiben. Super! Ja, es ist wieder ein Genuss, Deutsche Welle zu hören. Machen wir vielleicht nachher noch einen? Ja! Ich bin überredet. Now here's what I want you all to do for me. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Hussa, hussa, ho! Watch out for the dengel! Yeah. Trucks, Wild Thing, ganz neu aufgemischt. ProMedia in Offenburg, Mittelbadens größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl mit dem Verkehrsservice. 20.32 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden. B311 Ulm-Ehingen, Höhe Oberdischingen, nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Eine Satellitenanlage, die mehrere Satelliten mit nur einem Spiegel einfängt? Wir machen's möglich. MKM Marke und Kretschmann Medientechnik, der Spezialist für Satellitenanlagen in Baden-Württemberg und auch in Elsass. Gemeinschaftsanlagen? In jeder Größe. MKM Marke und Kretschmann Medientechnik in Gengenbach, direkt an der Ausfahrt der B33. Unser Weihnachtsangebot, eine Satellitenmarkenanlage komplett für vier Teilnehmer ab 2000 Mark und ein Markenfarbfernseher 51 cm für 560 Mark. Starker Sound, mobile Kommunikation, die neue Dimension. Kamen Sound Service Center, Bosch-Dienst Müller. Autotelefone, Autofax, Sounderlebniswelt und. Auch zum Leasen. Bei uns sind Sie immer mobil mit Stil. Bosch-Dienst Müller in Rottweil. Mmh, deutsches Truthahnfleisch. Lecker. Vielseitig und schnell zubereitet. Wie vielseitig und wie schnell? Das verraten wir Ihnen am 8. Dezember. Von 13 bis 14.30 Uhr bei Radio Ladies First. Alles über die Truthahnaufzucht, Haltung, Verarbeitung und jede Menge Rezepte. Am 8. Dezember von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Blackout ist aufregend. Blackout ist faszinierend. Blackout ist anders. Blackout, die Jeans mit Musik. Für Männlein und Weiblein. Blackout! Ihre starke Blackout-Jeans erhalten Sie bei Hügelmoden Rheinstraße 15 in Bühl und bei Hügelmoden Hauptstraße 80 in Aachen. First Finanz, eine Initiative von Radio Ladies First. First Finanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14 54 4. 07222 14 54 4. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Rentenversicherung. Sichern Sie sich dieses Angebot noch 1992. Accra, die Megadisco in Kandel mit Special und Power Music und dem Tanzlokal mit Livebands für die reifere Jugend. Accra, die Disco in Kandel. Accra bietet mehr als dicke Ohren. Station Medford, snugly into your ear. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Radio Ladies First, Radio Ladies First. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was mitgebracht. Yeah, yeah, yeah. 4, 5, 15, 22, 25, 39. Nicht überbieten. Und die Zusatzzahl 12. 8 more, 7. 8 more, 7. 8 more, 7. 6, 5. 8 more, 7. 6, 5. Und hier ist sie nun, die absolute Hauptgewinnerin des ersten Preises. Erika Berger, guten Abend. Ja, hallo, hier ist der Erwin von Bremerhaven. Also ich finde also eigentlich, gut, dass ich arbeite, ich bin also auch sehr engagiert beruflich und habe also auch den Abend abgespannt und habe also auch nicht mehr so die Lust, mir noch also eigene Gedanken zu machen. Aber was soll ich Ihnen jetzt bitte schon zu Stellungen erzählen? Ich könnte mir denken, dass Sie da ganz viel drüber wissen oder zu wissen glauben. Ich finde, je perverser Sie sind, desto mehr regt mich und meine Frau das also an. Wieder am 15. April. Unser Thema ist dann Intimschmuck. Ja. Einen schönen Abend noch, schöne Träume und Servus. Das war das Fernsehlied. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who? Who's fooling who?

It's a Roadrunner. 20:50 Uhr. So, Nachtschwärmer, wie geht's euch heute? Habt ihr euch erholt von gestern? Tja, so ich euch kenne, seid ihr erst heute Morgen heimgekommen? Und heute Nachmittag aus den Federn wahrscheinlich. Ja, bald Weihnachten. Backe, backe, Kuchen. Gibt's denn hier Geschenke, ey? Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Weihnachten mit Radio Ladies First. Thank you very much. I love you. Auf allen Kanälen. I love you. My chiffon is wet, darling. My chiffon is wet. Sonnenschwimmer, erstmal schönen Dank für den Besuch gestern. Altenheim mit Dirk und ich war ja in Schramberg-Sulden. Wir mussten leider die Halle wieder kurzfristig zumachen, obwohl die nicht ganz klein ist, aber es ging nicht anders. Don't you stand there, let's get loose. I am Ray, I've got the juice. Straight to your heart and back again, I tell you, I am... Kommen das Wochenende, ist wieder High Life. Ach, dann danke ich nur allen, die am Freitag da waren in Zöllingen. Das habe ich ganz vergessen. Unverzeihlich. Samstag, 12. Dezember, kommender. Zell am Hammersbach, Kinzigtal. Außer bin ich kurzfristig oder kurz in Schwenningen. Da ist die Sparkassenparty vom Stadtjugendring. Da bin ich in Schwenningen in der Messehalle am kommenden Samstag. Außerdem in Bubsheim, das ist auf dem Heuberg, in der Festhalle. Eine Woche später, am 18., jetzt schon vormerken, Bruchsal. 18. Dezember, Freitag, Bruchsal Sporthalle. Und die ist ja nicht klein. Mit Charlie 2000 und Charlie Checkpoint. Und 19. Dezember, Rottweil, Stadionhalle. Yeah. ist denn das, der mich da in meiner Zelle besuchen will? Nachträglich Happy Birthday, Honey. Ich bin's, Udo, das Jodeltalent. Lindy aus dem Sonderzug nach Pankow. Ey, du weißt doch noch. Ah, der Herr Lindenberg. Das ist aber eine freudige Überraschung, dass Sie sich an mich erinnern. Ich weiß noch ganz genau, damals die Schalmei und die Lederjacke so hin und her. Und jetzt haben Sie erneut sich ein Geschenk für mich dabei? Ja, Honey, das ist mein Bundesverdienstkreuz. Dachte mir, wenn hier in der alten Bundesrepublik keiner so flexibel ist, deine Verdienste zu würdigen, tu ich's einfach. Du hast mit einer biodynamischen Verkehrsberuhigung in Form von Winterschlaglöchern auf den Autobahnen zum Beispiel vielen tausend Autofahrern das Leben gerettet. Ja, und dafür wollen Sie mir tatsächlich Ihr Bundesverdienstkreuz geben? Nö, Honey, eher für deine akustischen Umweltschutzmaßnahmen, verstehst du? 40 Jahre lang hast du uns eure Schlagerfuzzis und Topmaster vom Hals gehalten. You know what to do. In Offenburg, Mittelbadens größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl mit dem Verkehrsservice. Radio Ladies aus Baden-Baden, eine Verkehrsmeldung. B311 Ulm-Ehingen, Höhe Oberdischingen, nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Einrichtungen zeigt Ihnen aktuelle Wohnideen, traumhafte Schlafzimmer und neueste Küchentrends. Neumeier Einrichtungen, das neue Wohnvergnügen in Karlsruhe. Karl-Metz-Straße 3, Nähe Vogesenbrücke, Promarkt. Kopieren, faxen, na klar, mit den Bürogeräten von Bauknecht. Toshiba Kopiersysteme mit dem blauen Umweltengel. Telefaxe modernster und neuester Art. Moderne Bürokommunikation mit Toshiba Informationssystemen. Bei Ihrem Bauknecht Bürocenter in Schramberg-Sulden. Firstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First, weil wir Ihnen mehr bieten wollen als flotte Musik und lockere Sprüche. Firstfinanz, damit Sie mehr von Ihrem Geld haben. Firstfinanz informiert über Kapitalanlagen, Immobilien, Renten und andere Versicherungen. Hören Sie rein am kommenden Dienstag von 13 bis 14 und von 20 bis 21 Uhr bei Radio Ladies First. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Nur knutschen ist schöner. Prima Baby, 21.06 Uhr und unser nächstes Gewinnspiel ist im Anlauf. Und dann machen wir einen auf Deutsche Welle. Fünf Interpreten brauche ich. Ich bringe auch ein paar mehr. Aber das weiß wohl jeder. Die Deutschen Welle-Interpreten sind sowas von bekannt und beliebt. Na, Nachtschwimmer, darf ich bitten? Los geht's! Alles wäre so klar. Unser Nachtschwimmer-Gewinnspiel läuft gerade hier. Alle Spießer sind mir egal, alle Spießer können mich mal. Takt soll es klingen. Dreiklang, Dimension. Ich bin längst schon bei 5 drin, bin schon bei 10, aber ich komm nicht weg. Mir gefällt es selbst, Nachtschwärmer. Lichtspiel, Impressionen. Wenn er fällt, dann schreit er, ich muss das Telefon reinmachen. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal. Einmal aber richtig. 07229 30 77 30. Volle Granate, Renate. Erhebt eure Arme! 07229 30 77 30. Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Uhr wird's gleich. Jetzt habe ich meine erste Kandidatin dran. Das ist mit der Markus aus Dauchingen. Das ist bei Villingen-Schwenningen, erst 31. Markus, ist ja das deine Zeit so? Ja. Deutsche ja. Wellezeit, ja, war doch gut. Ja, super. Ja, so, jetzt lass mal hören. Also, Kraftwerk. Ja. Nina Hagen. Genau. Bei der Murphy Gang. Richtig. Trio. Ja. Joachim Witt. Joachim Witt. Und Ideal war, glaube ich, noch dabei. Auch dabei, Sasa Zauberstab war dabei. Rheingold und Grauzone mit Eisbär. Du hast eine CD gewonnen, bleib dran, super. Hey, ja, ein echter Nachtschwärmer. Super. Nachher gebe ich noch die Telefonnummer durch für den DMZ-Versand. Da kriege ich nämlich jede Menge Anrufe, wo die Platten immer herkommen und die Mixe und so weiter. Legt was zum Schreiben bereit. Super. Klasse. Tierisch. Tonight's the night. If today is Sunday, tonight's the night. Hey! So, jetzt mal kurz die Telefonnummer. DMZ-Versand, DMZ Dora Martin Zeppelin. Da gibt es auch übrigens Technik-Plattenspieler und CD-Koffer und so weiter. Und vor allem Mixer und Remixer. 0228 für Bonn. 0228 48 3874. Die Zeit verrennt nach Jammer 21.20 Uhr. Aber da ist letzte Woche Folgendes passiert. Der Vater fragt seinen 15-jährigen Sohn: Hast du deine kleine Freundin eigentlich schon mal geküsst? Na klar, Alter. Und was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Sie hat mir mit den Oberschenkeln die Ohren zugehalten. Das ist ein frecher Ding. Ein dicker Hund. Fürstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Fürstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14544. 07222 14544. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Rentenversicherung. Sichern Sie sich dieses Angebot noch 1992. Deutsches Truthahnfleisch. Lecker. Vielseitig und schnell zubereitet. Wie vielseitig und wie schnell? Das verraten wir Ihnen am 8. Dezember von 13 bis 14.30 Uhr bei Radio Ladies First. Alles über die Truthahnaufzucht, Haltung, Verarbeitung und jede Menge Rezepte. Am 8. Dezember von 13 Uhr bis 14.30 Uhr. Astrologie. Jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First, Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid beantwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Nachschwärmer, das ist ABBA. Eine Legende. Seit ein paar Wochen Longplay Nummer 1 Verkauf. Auf allen Charts.

Jawohl, ihr Nachtschwärmer. Kopf hoch für morgen, für den ersten Tag in dieser Woche. Uhr, Radio Ladies First zur Verkehrslage. Zwei Meldungen, B311 Ulm-Ehingen, Höhe Oberdischingen, nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung empfohlen. Im Alb-Donau-Kreis Gefahr durch überfrierende Nässe. Radio Ladies First aus Baden-Baden.